sah die Wolken hinaus und siehst den Himmel dort überhaupt nicht. Verlangst du dafür nun auch noch Applaus? Was bist du doch für ein erbärmlicher Weg? Du bist es wirklich nicht. Alles vergeht und halt dich richtig fest an dem, was du hast. Für alle anderen ist es schon längst zu spät. Sieh du nur zu, dass du nichts verpasst. Du bist es wirklich nicht. Skrupellos und ohne Moral, gnadenlos und in dich selbst verliebt. Du stürzt alles in ein sehr tiefes Tal und glaubst, es ist so toll, dass es dich gibt. Du bist es wirklich nicht. Du steigst hoch über die Wolken hinaus, doch auch der Himmel mag dich überhaupt nicht. Hier wirft man dich sofort gnadenlos raus. Kein Platz für dich, erbärmlich im